ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. In Deutschland. Kostenlose Abfahrt. Sex hat Spaß, keine Kinder.